5 avant Jésus-Christ, les sagas de Scandinavie sont l'héritage des Vikings, Richard Wagner, trilogie, Virgile, le plus célèbre poète latin, né 70 avant Jésus-Christ, Bérose, né 330 faux Jésus Christus. Aurecio. Me demande. Von Ingeborg Lüscher und Peter Moritz Pixhaus. Durch einen Zufall lernte ich einen Mann kennen, der als Kind einmal bei diesem Amor Schultes war. Und zwar deshalb, weil der Amor Schultes, der schon damals ein Eremit war, einen Freund hatte. Es war ein Russe und dieses Kind war verwandt mit diesem Russen und der nahm es also auch in diesem Wald. Und das Kind war so beeindruckt von diesem Wald mit seinen bereits damals Hunderten von Informationstäfelchen, dass er mir davon erzählte. Nur, der Kleine war 7-jährig und wusste gar nichts anderes, als dass dieser Wunderwald im Tessin gewesen sei. Naja, das Tessin ist groß. Allein mein Tal heißt Cento Valli, zu Deutsch 100 Täler. Also man kann sich vorstellen, in wie vielen Tälern man suchen müsste, um diesen Amor Schultes zu finden. A Arrigo 7 del 1310 a Locarno. Possiede che Kurze Geschichte Locarno C. Reportage Empereur Premier D. Ludwig. Reportage d'Annunzio sur le Lac de Garde. Du Lac de Garde. Es war einfach unsäglich schön, dieses verrostete Eisenblech zu sehen, dieses Tablettchen. Ich wusste, ich bin richtig. Ja. Denn eigentlich ist es ja so eine Absurdität, sich vorzustellen, dass man so einen Mann und so einen Wunderwald findet, wenn man nicht den geringsten Anhaltspunkt hat, außer dem Hinweis, dass es in diesem doch relativ großen Kanton Tessin sein muss. Meistens versteckt er sich, sobald Menschen kommen. Einmal gelingt es mir, ihn anzusprechen. Ich sage meinen Namen und dass ich mit ihm reden wolle. Er läuft schnell an mir vorüber, wirft mit Steinen. Von nun an stelle ich jede Woche Zeitungen und Konservenbüchsen mit einem Brief vor seine Türe. Man kennt über 400.000 verschiedene Gerüche. Sein Haus liegt abseits vom Dorf. Und Tische, Wellen. Ein Duftfilm wird später möglich sein. Ich verlasse die asphaltierte Straße, steige die Stufen einer Böschung herunter. La magie du parfum, le symbolique, van bleum geuren. Komme auf einen grasbewachsenen Weg. Lockstoff schon bei der ersten menschlichen Zelle. Einige Ställe. Erotisch wirkende Parfüms. Ein Heuschuppen. Bedeutung im Liebesleben. Gerüche und Verkehr, Gerüche von Organen. Ich erreiche eine Lichtung. Nicht jede Nase gleich geruchempfindlich. Gleicher Geruch heute angenehm. Männliche und weibliche Parfüms. In der Mitte steht ein Haus. Auf der Hauswand, rechts neben der Eingangstür, ist die Darstellung des Zodiac. Metallknöpfe der Schweizer Militärkleidung, unterlegt mit Aluminiumscheiben, sind in die Mauer genagelt oder an einer beweglichen Metallstange befestigt. Sie stellen Tierkreiszeichen, Häuser oder Planeten dar und sind meist mit dem entsprechenden Namen gekennzeichnet. Über die Geländer des Balkons sind Windschutzscheiben von Autos montiert. Die Hausklingel. Funktioniert pas. Interrompu. In der Nähe hängen Tafeln. Rufen Sie mich an. Ich habe die Encyclopædia Britannica. Kommen Sie zum Abschreiben. Ich habe Bücher über den Tod. Bei mir können Sie Radio Monte Carlo hören. Ich habe viele Bücher über die Liebe, und die Probleme der Ehe zum Abschreiben. Telefon. Rufen Sie mich an. Telefon 80 178. Die Nummer ist falsch. Er hatte Telefon und dann kam mir das Verrückte, das habe ich dann übers Amt rausgekriegt. Dann rief ich da mal an, meistens ergab sich gar nichts. Aber einmal nahm er tatsächlich das Telefon ab. Und ich ganz begeistert, Herr Schultes, ich bin doch die, die ihn immer etwas vor die Tür stellt. Und dann sagte er nur, das macht alles keinen Sinn und schaltete Störgeräusche ein. Irgendeine Maschine, die durch irgendwelche Propelleraktionen Lärm machte. Tja, damit war das Telefonat beendet, genau. Chemotropismus sei die älteste Quelle der Liebe, sagte Haeckel. 0,000000000028 Gramm Apfelsäure in einem mikroskopischen Präparat vermag bei Farnkräutern in kurzer Zeit alle Samenfäden an sich zu Schmetterlingen genügt es. Ein unbefruchtetes Weibchen von Schwärmern mit nach Hause zu nehmen, um von allen Seiten Männchen dieser Schmetterlingsart an dem Käfig erscheinen zu sehen. Das Gebiet oberhalb und unterhalb des Weges ist felsig und steil. Damit man auch hier die Texttafeln in den Bäumen lesen kann, führen Serpentinenpfade mit schmalen Brücken aus Ästen über Schluchten und Wasserfälle. Autoreifen geben zitternden Geländern ein Gegengewicht. Haken sind in die Baumstämme geschlagen. Zum Festhalten. Als ich sein Grundstück verlassen will, rennt er mir hinterher. Noch in einiger Entfernung ruft er. Sind Sie die Frau, die mir etwas hinstellt? Unsinn! Warum machen Sie das? Das hat doch alles kein Ziel bei Ihnen. Ich muss doch wissen, wofür ich etwas tue. Wenn ich vogele, dann vogele ich. Und wenn ich die Bibel lese, dann lese ich die Bibel. AS ist groß. Er trägt einen fast bodenlangen Gabardinenmantel. Hier auf Passhöhe gegen Machatal frei erhöht. Inmitten 15.060 Quadratmeter grüner Wald. Große Teile am Rücken, auf Kniehöhe und an den Ärmeln sind mit der Maschine gestopft. Halb frische Panorama. Seine klobigen Rindslederschuhe sind sorgfältig eingefettet. Einzigartiges Batterieradio. Sciences. Kurzwellen aus dem Weltall. Kosmische Sender stören den irdischen Funkverkehr. Horoskop Walter Schirra. Horoskop MacArthur. Elisabeth Waldburger Ermann. An seinen Händen fällt mir die dunkel verkrustete Greifseite auf. Billy. Und ein großer, unregelmäßiger Nagel auf einem gewaltigen Daumen. Horoskop Unterzeichnung EWG. Ciel 1.1. bis 31.12.71. Aber am wichtigsten sind die Augen. Horoskop Graham Hill. Klein, hellbraun gesprenkelt. Horoskop Pascal. Unnachgiebig, Eschek. Kritisch, listig und wachsam. Bewegen sich mit ungewöhnlicher Geschwindigkeit. Ruhen nirgendwo aus. Als genüge es nicht nur, den Gesprächspartner zu prüfen. Horoskop auf das Schiff General Slocum. Alles muss einbezogen werden. Zwischen den Augenbrauen ist die Haut verletzt. Schrammen, Risse, kleine Klümpchen von getrocknetem Blut. Horoskop British Air Attex in Egypt. Kommen wollen, nur kaputt machen, vor allem die Kinder. Sein Körper beugt sich beim Gehen fast waagerecht. Dann reißen sie was ab und schmeißen mit Steinen. Er richtet sich wieder auf, um von neuem vornüber zu sinken. Die Vase an der Treppe, die habe ich jetzt mit Stacheldraht umwickelt, die war auch mal heil. Oder hier der Kopf an der Frau. Er zeigt hoch zu dem scheibenlosen Fenster, in das er eine Gipsfigur gestellt jetzt hat. Jetzt ist der Kopf weg. Was verstehen Sie denn schon, wenn Sie sich hier alles anschauen? Auf die Idee, mir Ihr Geburtsdatum aufzuschreiben. Kommen Sie nicht, oder? Bei Ihnen hat alles kein Ziel. Und warum schreiben Sie mir Briefe in Druckschrift? Ach was, Sie denken, ich bin ein Graphologe, oder? Er ist von den Brombeeren, die am Weg wachsen. Das tue ich jedes Mal, wegen der Vitamine. Es gibt zwei verschiedene Sorten. Die schmecken auch verschieden. Er lacht. Sie denken, ich bin ein Graphologe. Da riefen jetzt Leute an, die hatten gesehen, dass ich Bücher über den Tod habe. Die wollten sie ausleihen. Sehen Sie, sowas ist vernünftig. Das hat ein Ziel. Nicht wie bei Ihnen. Einfach Zeitungen, Büchsen. Er wird wütend. Lacht dann wieder. Hab sie aber nicht ausgeliehen. Man weiß nie. Sie brachten mir den Spiegel. Warum gerade diese Zeitungen, nicht eine andere? Das hat doch alles kein Ziel. Ich sage Ihnen gleich, wenn Sie denken, Sie könnten bei mir was holen, dann haben Sie sich getäuscht. Nichts, gar nichts kriegen Sie von mir. Die wollen nämlich alle nur was. Da kommen Sie freundlich, tun die Verwandten, nur weil Sie das Hotel sparen wollen. Meine erste Frau hieß Zwieback. Und die Familie hatte in Wien das zweitgrößte Modegeschäft. Kennengelernt habe ich sie auf der Straße. Ich habe sie einfach angesprochen. Ich kam gerade von Paris und ich hatte einen Mantel von Paris an. Schon sehr schön. Aber als das Geld aus war, war es eben auch aus und sie hat einen Reichen geheiratet. Ein Kind hatten wir. Aber das war bald tot. Ich habe noch ein zweites Mal geheiratet. Sie war Witwe und hieß Hirsch. Ihr Mann hatte auf Hitler ein Attentat verübt und ist aufgehangen worden. Aber als das Geld weg war, da war es auch mit Frau Hirsch aus. Na? Und dann kam die Scheidung. Bevor ich im Departement gearbeitet habe, hatte ich drei Modegeschäfte gleichzeitig. Zwei in Zürich und eins in Genf. Im Departement habe ich gearbeitet zur Zeit von Hitler. Hab zusammengerechnet, was die Schweiz den Deutschen an Eisen herausgab. Dann konnten die Diplomaten wieder was reinholen dafür. Damit es einen gerechten Ausgleich gibt. Nach dem Krieg war das ja anders. Da habe ich geschaut, was wir an Südfrüchten verbrauchen. Sie müssen immer die Preislisten vergleichen. Von Migros und Coop. Das ist wichtig. Manchmal 3% Unterschied. Das macht was aus, auf die Dauer. Wieso regnet es die künstliche Klimalenkung? Jetzt wird's bald 1 Uhr sein. Jetzt essen sie alle. Da gehe ich immer, wenn ich raus muss. Dann muss ich mit keinem schnorren. Ich gehe nur meine Post abholen. Ich bin gleich zurück. Seine Post, Reklamezettel und die Telefonrechnung. Er hält die leere Pappschachtel von einer Packung tiefgefrorenem Fisch der Marke Frionoa in der Hand. Man muss alles aufheben, wo es etwas zum Lesen gibt. Nicht sagen, es ist nur eine Frionor-Packung und Reklame. Erst wenn man es liest, weiß man, was drauf ist. Vor allem diese alltäglichen Dinge sind wichtig. Da braucht man überhaupt nicht zu lachen. Alles, was ich ordne, schreibe ich erst einmal ab. Nur so kann man es ordnen. Vor allem Zeitungen. Da steht doch auf der Rückseite oft was, was wo ganz anders hingehört. Das muss man doch abschreiben. Nur mit der Schreibmaschine. Ich habe ganz viele, nur kein Farbband. Es ist ja alles so teuer. Und man trifft keinen, den man mal aussaugen kann. Er tritt an einen Abgrund. Schauen Sie mal herunter. Sie werden sich wundern, wie tief das ist. Kommen Sie genau neben mich. Dann sehen Sie es richtig. Schweigend stehen wir dicht nebeneinander. Das Schweigen hält mehrere Sekunden an. scheint zufrieden. Er wendet sich ab, nimmt einen Stein. Also wir standen ja dann mehrere Sekunden ganz, ganz starr, ohne zu sprechen natürlich miteinander und ohne, dass man es voraussehen konnte, drehte er sich plötzlich ab und fand hier auf dem Weg ein kleines verschrumpeltes Äpfelchen von einem wilden Apfelbaum und nahm es auf und tat es in seine Tasche und dann nahm er auch noch ein paar Kastanien, die er auch in die Tasche tat und sagte nur, man muss immer etwas Sinnvolles tun. Man muss immer etwas Nützliches tun, etwas sammeln, wenn man unterwegs ist. Ja, weil er natürlich alle Informationen der Welt eigentlich aufarbeiten musste. Und da reicht ein Leben eben doch nicht so ganz. Ich bringe Ihnen gerne mal ein Farbband mit, sage ich. Nein, nein, ich kann blind schreiben. Dann nehme ich einfach Kohlepapier zwischen zwei Blätter und das drückt die Buchstaben durch. Nein, nein, kein Farbband. Sie sind zu großzügig, das habe ich schon gemerkt. Man muss alles ordnen. Er zeigt auf eine Blechtafel. 24.10.56. Sowjet-Troops and Tanks in Hungary. 31.10.56. British Air Attacks in Egypt. Er bückt sich und hebt zerknitterte Fetzchen Zeitungspapier auf. And French in Port Said. 24.04.57. USA orders 6th Fleet to Middle East Waters. Das Papier lag schon bei meinem letzten Besuch auf dem Weg. Über und neben einem großen Kothaufen, um den die Fliegen summten. Besonders lehrreich sind die Fälle, wo man das genaue Datum von schweren Geschehen kennt und vergleichen kann mit dem noch schwereren, dem Tod. Einige verstreute Papiere hebe ich auf und gebe sie ihm. Da ist keine Scheiße dran. Ich nehme sie zum Herd anheizen. Haben Sie elektrisch? Ja. Dann bekommen Sie ja mal die Rechnung, oder? Disc Caruso, Ave Maria, La Bourse, 21.10.1937, 14.11.1929, Stocks, New York, Luz, Regner. 8 American Exchange Index, New York Exchange Index, New York Exchange Index, 1969. Horoskope, China Lolo Brigida, De Marie Pirat, Chewy, Federico Fellini, Greta Garbo, Antoine, Count Basie. John Wayne, Sophia Loren, Julius Caesar, Friedrich Hölderlin, Susanne Ita, Walter Einstein, Ara Diba. Die Sängerin, die umkam mit dem Auto, diese interessieren mich ja eigentlich nicht, Sängerinnen. Aber man sollte so etwas alles sammeln. Diese Alexandra, so heißt sie. Etwa 20 Fälle, die so plötzlich umkommen, müsste man sammeln. Und da müsste man doch etwas Gemeinsames finden. Aber ich mache keine Horoskope. Nicht Wahrsagerei für die Zukunft. Nur die Planeten. Und dann, wer weiß schon seine Geburtsstunde? Ganz genau, meine ich. Der Goethe hat gesagt, Schlag 12 kam ich auf die Welt. Damit kann man schon was anfangen, oder? Aber sonst? A. Gefährdetes Leben. B. 20 Himmel von ein- und mehreiigen Zwillingen, Drillingen, Vierlingen und ihr Schicksal. D. Mehrere. A. Himmel von Fällen der Todgeburt. E. 2, eventuell 4 von 100 Kindern sind anders als die anderen. Bitte Geburtsdatum. F. 20b. Himmel von Fällen der Frühsterblichkeit. G. Missgeburten. 1901 0,3%. 1957 1,9%. Sehr viele Himmelprozent Missgeburten liegen hier zum Studium vor. Muss weitere Fälle suchen. Geburtsdatum. Wir müssen endlich einmal was tun, was Sinn hat. Ha, Kraft sagt, wenige, die am Tage geboren wurden wie Mussolini, haben es überlebt. Ich, 20 Fälle suchen. Himmel von Unglücksfällen nach der Schwere. 15 Himmel, die Lebensüberdrüssigen. Warum just Todgeburten analysieren? Weil vieles dafür spricht, dass sie auf die schwarzen Tage fallen. Er geht und holt aus dem Haus die Ephemeriden. In seiner Theorie der Astrologie, die er aber mit niemandem teilen würde, wie er sagt, beschäftigen ihn zwei Gedanken. Zuerst die Überzeugung, dass jeder Lebenstag einem Lebensjahr entspreche. Und dann die Folgerung, dass eine Krisensituation in den ersten Lebenstagen, die sich aus einer Konstellation der Planeten Mars, Saturn, Uranus, Pluto im Verhältnis von 0, 90, 180 Grad ablesen lässt, sich genauso im entsprechenden Lebensjahr wiederholt und den Tod anzeigt. Er errechnet den meinem Alter entsprechenden Lebenstag und sagt: Ça va très bien avec l'intelligence. Cette année-là, aussi l'amour, cette année. Dann kichert er, schmatzt und macht ein sorgenvolles Gesicht. Mais la sexualité, hein? C'est un duel, cette année, hein? Ich frage ihn, wie sein eigenes Horoskop aussieht. Ich habe meinen Himmel nicht im Kopf. Sterben muss jeder. C4. Forme en présence d'eau, essence sulfurée, n'existant pas au début par l'action du ferment myrosine sur le glycoside zinigrine, noir, blanche. Nein, das ist, da sind wir jetzt falsch. D4, la racine de Raifort Meerrettich, renferme de la myrosine et du myron. De potasse au con. De l'eau produit une huile volatile antiscorbutique, la moutarde dite. A5, Ameisensäure. Ethylester, Ester gleich C2, H5. Siedepunkt 55 Grad dient als künstliches Aroma für Rum. B5. Du poivre on extrait la piperine, l'acide piperique de la piperie. Elle est hydrolyse par la permangane. Spécimen, 32 pages. La revue du Palace, Paris. Spécimen, 32 pages. Bar du Moulin Rouge. Spécimen, 46 Pages. Das ist alles merkwürdig. Es ist alles so anders, dass ich schwer habe, mich wirklich zu. Die reiche Erde Bantu ums Jahr 1100 nach Christus erfasste eine zweite größere von Osten nach Indien kommende Einwandererwelle. Die ganze afrikanische Ostküste. Man wusch Gold. Im Jahr 1300 nach Christus überflutete der längst in Afrika eingefallene und mächtig gewordene Stamm der Bantu die Erde bis südlich des Sambesi. Frappante Übereinstimmung der Bantu-Sprache und Bräuchen und den hinzugesellten sich Draviden und Malaien, Indonesier. Beziehung Negro-Afrikaner des Ostens. Austronesia, Export, South Rhodesia, 1956. Summender Regen und Novemberdunkelheit schon am Nachmittag. Ich rufe seinen Namen. Herr Schultes, am Anfang, als er mich noch nicht akzeptiert hat, hat er sich dann versteckt. Und später kam er zum Vorschein, wenn er mich rufen hörte. Und so jetzt an diesem Regentag kam er aus seiner Tür heraus, machte das Scherengitter, was davor noch war, auf und sagte, kommen Sie rein. Ich gehe rein. Es ist fast dunkel. Die einzige Helligkeit kommt von der immer noch halb geöffneten Tür. Er hat eine ganz unheimliche Stimme. Ich bitte ihn, Licht anzuzünden. Aber er macht nur giggelnd glucksende Geräusche. Quetscht sich an mir vorbei, um Tür und Scherengitter zu schließen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das brauchen Sie jetzt nicht zuzuschließen. Und dann hat er gesagt, gut, gut. Und hat dann auch noch die Holztür zugemacht. Ich kann verhindern, dass er die Holztür noch mit einem Schlüssel abschließt. Er lacht, als er ihn an einen Nagel hängt und macht Licht. An einem Kabel hängt von der Decke eine Glühbirne, die braun von Ruß und Staub ist. Ich befinde mich in einem Gang, so breit wie mein Körper. Er ist wie eine Schneise in einem vom Boden bis zur Decke reichenden Massiv von Büchern, Zeitungen und Papier. Jedes Gefühl für die Größe des Hauses oder Zimmers ist verloren. Der Gang macht eine Biegung und ich bin wieder in der Dunkelheit. Dann sagt er, ich habe 3 Kühlschränke, ich habe 2 Badewannen, ich weiß nicht noch, was es war, ja, irgendwas noch in Mengen, aber davon, und dann sagt er, das braucht man alles nicht. In der Nähe muss eine Feuerstelle sein. Ein feuchtes Stück Holz glimmt rötlich. Es qualmt. A.S. nennt das seine Küche. Wenn er nahe genug an den Ofen ginge, könne er den Züricher Tagesanzeiger lesen. Ich bitte ihn, ein Streichholz anzuzünden, um etwas zu sehen. Eine Zeitung liegt tatsächlich neben dem Ofen. In der Büchermauer ein Vorsprung. Ist für ihn die Bank, Stuhl und Ablage. 1 Meter gegenüber, verrußte Wand mit verrußten Küchengeräten. Und dann wieder Papier, Bücher, die Vorderseite eines Radios. Bei der Wahl de Gaulles hätte er zum letzten Mal Radio gehört. Nicht, weil er gegen de Gaulle sei, aber seit dem Tag sei Radio Monte Carlo nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge. An einer Stelle schaut das Ziffernblatt einer Uhr aus dem Papierwall. Sie geht. Er führt mich in sein Schlafzimmer. Hier ist zum ersten Mal ein wenig Licht, das durch die Ritzen der mit Büchern zugebauten Fensterfront schimmert. Man erkennt die Wände und links von der Mitte des Raumes eine Mauer von Büchern, nur etwa 1,20 Meter hoch. Dahinter würde er schlafen. Rechts davon ist eine Stelle, die an Hunde erinnert, die sich im Gras eine Mulde gewälzt haben. Nur aus Papier. Kaum größer als 1 Quadratmeter. Er schaut mich an, sagt, und das ist der Platz für die weibliche Person. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Und dann sah man aber, dann erklärte er mir weiter nach dieser weiblichen Person, dass da gegenüber nun das Kulinarische sei. Und dann merkte ich dann eben auch so, die Augen gewöhnen sich ja dann so ein bisschen an dieses Dunkel, dass da von der Decke lauter Packungen hingen, so von Tiefkühlfischen, Frionor oder die Ummantelungen von Blechbüchsen, was weiß ich, Bohnen oder so. Das hing dann alles von der Decke runter. Und ja, das war der kulinarische Bereich. Und dann sagte er, und jetzt müsste ich in das Zimmer der Frau gehen. Wir biegen links in einen Gang. Wieder ist es völlig dunkel. Wir müssen eine Sprossenleiter hochsteigen zum Obergeschoss. Ich greife in Wattiges, Krustiges, Glattes. Grauen und Ekel. Ich bitte, er möge wieder Licht machen, aber er meint nur, ich solle tasten. Weiter oben, wenn es gefährlich würde, hinge ein Ring von der Decke zum Festhalten. Oben ist es heller. Links der abgeteilte Raum enthalte alles für die weibliche Person. Ein Jugendstilspiegel und das Holzgestell eines Bettes erkennt man sofort. Seiner Erklärung nach müssen auch Nagellack, Menstruationstabletten, Untersuchungen über Schwangerschaft, Befruchtung und Klimakterium dort aufbewahrt sein. Überhaupt sei alles vorhanden, was man braucht. Elektrische Nähmaschine, Filmprojektionsapparat, Perlleinwand, 2 Liegestühle auf dem Balkon. Ich unterbreche und frage, wie er die denn benutzen könne, wenn er doch die Balkontüre mit Büchern zugestopft habe. Er antwortet, dass er deshalb ja auch schon seit 10 Jahren nicht mehr auf dem Balkon gewesen sei. Dann zeigt er weiter seine Bücher. Er schaut mich an und sagt: Sie lesen anders als ich. Sie lesen nur zur Erregung des Geistes oder des Gefühls. Ich lese, um zu ordnen. Wir gehen zurück. Einmal schlägt er mit der Hand gegen eine Wand von Zetteln und Kram und erwähnt, dass dahinter eigentlich die Toilette sei. D6. Le principe déodorant de l'héliotrope, héliotropine et le piperonal, voire plus sans poivre. Le principe de tous les piments, tel pepperoni, est la capsaïcine. Essence de clou de girofle ist gleich un hydrocarbure eugénol acide salicylique. Cariofortus Perlen, Perl Fortus. In der Forschungsanstalt des Sprachlichen Institutes in Chicago. 10.000 Mäuse. Man verfolgt die Vererbung bis 30 Generationen zurück. Les Drames de Shakespeare, 1564 bis 1613. Soggiorno e studi di Dante a Parigi. 1310. Dante lasciò precipitamente. Arrigo, sette che arrivo, Losanna, livre che interessant son documentation sur nombreux problèmes. Il nuovo imperatore. Ja, hat mich, nachdem wir also nun zum ersten Mal miteinander sprechen konnten, hat er mich nur examiniert und gefragt, was kostet ein Kilo Reis im Migro? Ich dachte, weiß ich nicht. Und dann, ja gut, was kostet es in Coop? Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich auch nicht. Und so ging es dann auch noch um Mehl und Reis und Salz weiter. Und dann wurde er wirklich ärgerlich und sagte, ja, was wissen Sie denn überhaupt? Hier ist ja nichts los in unseren Dörfern, sagt er. Schauen Sie, das Reklameschild. 1 Kilo Reis, 1,66 Franken. Und im Migro von Aurecio nur 88 Rappen. Er erzählt, dass er seit 4 Uhr morgens unterwegs ist. Jetzt ist es etwa 11:30. Von seinem Dorf bis zum Supermarkt sind es ungefähr 15 Kilometer. Also hin und zurück 30. Er hatte ja dann auch eine Methode, sich zu seinen Lebensmitteln zu bringen. Das heißt, da er ja nun nicht sprechen wollte mit Menschen, sprach er natürlich auch nicht mit denen im Dorf oder benutzte auch keinen Bus, sondern ging zu Fuß von hier nach Ascona. Einmal spreche ich den Filialleiter im Migro von Ascona auf ihn an. Er sagt mir: Ja, ich weiß immer, wann der da war. Er kam und kettete seinen Rucksack vorne an, also kettete ihn an mit einer Kette. Und dann nahm er alles aus den Regalen. Und wenn ihm nichts mehr da war, dann wusste ich, der war da. Für AS verdreifachte sich die Strecke des Rückweges. Er trägt einen Teil seines Gepäcks voraus, stellt es ab, geht zurück, nimmt das Zurückgelassene, trägt es einige 100 Meter weiter als das Vorausgetragene, stellt es ab, geht zurück. Und dann seufzte und stöhnte er auch, wie anstrengend das sei. Dann sage ich, also kommen Sie, jetzt tun wir das ins Auto und ich bringe Sie nach Hause. Nein, das wollte er nicht, dann wäre er mir zu Dank verpflichtet. Ja, die Früchte, die Sie mir geschenkt haben. Was war das doch? Weintrauben, oder? Und Orangen, Äpfel, Birnen. Nein, die habe ich nicht gegessen. Sie sind zu freundlich. Der ganze Wald voll Maroni muss ich doch erst mal essen. Ihr Farbband habe ich auch nicht gebraucht. Wenn sie wie unvoreingenommen dem Problem des Spiritismus contra auf den Leib rücken, wären folgende Werke zur Analyse seit 20 Jahren KSK Fortschritt, Gazon 30 Page, Léo Denis, Après la mort, Exposé de la Théorie des Esprits, Dr. Albert Moll, Gazon Page, Charles Lancin, Vie post Recherche physique, psychique, expérimentale, 30 pages. Auf einem Mäuerchen im Garten liegen Bücher, Papiere, eine Lupe, halb so groß wie eine Buchseite. Weil B. Haynes, Le Spiritisme. A.S. arbeitet. 35 Seiten. Er überträgt die Texte der Bücher auf einen Pappdeckel, sauber mit Bleistift. Beweise, 104 Seiten. Die rechte Hand legt sich um den Stift wie ein Klumpen. Die Sitzungen mit Valiantin. Pro und Contra. Die Konturen der Knochen fehlen. Die Hand ist geschwollen. N.N. Sie liegt schwer auf der Unterlage. Genève. L'autre monde, ses possibilités. Mit der linken schiebt er die rechte und es entstehen die Wörter in seiner klaren, eckigen, druckstarken Schrift. Sie wissen gar nicht, wie anders Ihre Welt ist als meine. Am Anfang, da hatte ich alles mitgebracht von Zürich. Eisschrank, Toilette, Boiler, Waschbecken. Alles habe ich. Ich habe sogar 3 Eisschränke. Aber nichts braucht man, nicht mal das Klo. Die von B sagen, mein Telefon ist kaputt, muss wohl repariert werden. Und ich rede mit denen, mit so einem Büro. Und die wissen überhaupt nicht, dass ich ohne Hose dastehe. Ich hab doch geschissen gerade, auf den Haufen. Wenn die sowas wüssten in Bellinzona, und dann tue ich's unter den Apfelbaum und der Baum trägt immer besser. Es gibt Leute, die erzählen, nachts würde zuweilen ein alter Mann um mein Haus schleichen, in gebückter Haltung. Und käme man ihm näher, würde er sich in den Büschen verstecken. Da er mich ja nun jede Woche erwartete, hatte ich dann natürlich auch sein Unbehagen, wenn ich nicht kommen konnte aus irgendeinem Grund. Und so schrieb ich ihm manchmal einen Brief, wenn ich wusste, dass ich reise. Lieber Herr Schultes, in der nächsten Woche werde ich zu meiner Ausstellung nach Berlin fahren. Ich nahm natürlich an, dass er diese Briefe bekommt und liest. Irgendwann fragte ich mal und habe gesagt, ja, ich habe es Ihnen ja geschrieben, dass ich jetzt nicht kommen konnte. Ich war auf Reisen. Und dann sagte er, ja, Ihre Briefe mache ich doch gar nicht auf. Und dann sage ich, ja, wieso? Ja, Sie könnten ja schreiben, dass Sie gar nicht mehr kommen wollten. Und das würde ich ja dann merken mit der Zeit. Ich habe immer wieder über sie nachgedacht. Mit uns beiden, das ist nicht so einfach. Der Mann, der manchmal mit ihnen ist, der hat sicher schon viel ausgegeben für sie. Der hat ältere Rechte. Deshalb habe ich ihnen auch nie geschrieben. Und die Briefmarke, die ich noch habe, die ist ja vielleicht schon gar nichts mehr wert. Man weiß nie. Ein Brief kann ja auch mal verloren gehen. Er machte sich doch so Fantasien des Zusammenlebens. Aber er brachte mir die auf die Weise bei, dass er sagt, wir passen nicht zusammen. Aber ich meine, ich wäre überhaupt nicht auf so eine Idee gekommen, dass es ein Wir geben könnte. Und so macht er meine Briefe auch nie auf. Vielleicht schreiben Sie, dass Sie nicht mehr kommen wollen, wegen diesem Mann. Wissen Sie, wenn ich Ihnen jetzt alles überschreiben würde, mein Haus und alles, da täte ich Ihnen keinen Gefallen. Wie sollten Sie das diesem Mann erklären und auch, was das kostet? Da müssten Sie mindestens 1000 Franken im Monat rechnen, das Laub jetzt im Herbst, bis das ein Gärtner alles weggeputzt hat. Oder einmal war es schon ganz dunkel und dann sagte ich, nächstes Mal bringe ich Ihnen eine Taschenlampe mit. Und auch das hat er wieder verweigert, mit dem Argument, dann müsste er mir wieder etwas schenken und dann würde ich ihm wieder was schenken und dann müsste er mir wieder was schenken und so würde es immer hin und her gehen, so hätte man keine Ruhe mehr. Milch reagiert annähernd neutral, das heißt, die Summe aller Basenäquivalente reicht etwa hin, um die Säureäquivalente zu neutralisieren. Bei Oxidation von Kase. Stoffwechsel entstehen aus 100 Gramm mit 0,84 Gramm ist gleich 0,4 geteilt durch 32 ist gleich 0,026 Gramm Äquivalent Schwefel. Waren die Phantome der Eusapia Palladino A. 100% Schwindel, B. Hin- und Wiederschwindel, C. oder half sie nach? Une idée. Lire un livre. B1. Sind zur Ringbildung nur 6xC-Atome, woran sich die anderen anschließen. Ist gleich carboxylisches System X sogar nur 4, hat Tetramethylen. Klammer auf, Cyclobutan sind die Ringglieder nicht alle C, sondern Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel ist gleich Heterocyclen. Heterocyclen. C1. In der Ringstruktur von C6H6 können 1 bis 3 H substituiert werden durch andere Atome oder Atomgruppen substituiert werden. Zwei Tage nach Weihnachten beginnen starke Schneefälle. Bäume brechen zusammen. Dörfer sind abgeriegelt. Die Straßen unbefahrbar. Die Temperatur sinkt auf minus 20 Grad. Alle Versuche, mit Oma Schultes zu telefonieren, bleiben erfolglos. Er nimmt den Hörer nicht ab. Von weitem kann ich sein Haus sehen. Aus dem Kamin kommt kein Rauch. Der Abhang ist völlig vereist. Der Weg zum Haus unbegehbar. Keine Spuren im Schnee. Zwei Tage später fahre ich wieder zu ihm. Ich will sehen, ob er das Essen oben an der Straße gefunden hat. Außerdem nehme ich Kartoffeln, Gemüse und Fleischkonserven mit. Ich rufe seinen Namen. Niemand antwortet. Im Schnee zeigen sich nur Spuren meines letzten Besuches und die eines Tieres. Als ich sein Haus erreiche, sehe ich, dass die eine Hälfte der Türe offen ist. Ich rufe. Geht es Ihnen gut? Sind Sie gesund? Rau und zitterig ruft er zurück. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Jetzt bei der Kälte die Wärmeflasche. Die hat mir das Leben gerettet. Wenn man sie auf den Herd stellt und der hat ein bisschen Feuer drin, dann ist sie schon ganz schön warm. Dann braucht man überhaupt kein heißes Wasser mehr reinzutun. Früher, da hatte ich so eine aus Metall, die man an die Füße tut, so eine flache und ein bisschen gebogen. Heute nehme ich eine richtige Flasche, tue sie dahin, das glüht am meisten durch. Er erzählt von zwei Ziegen, die er früher einmal hatte. Er sagt, eine sei gescheit und eine sei dumm. Er macht in seinem Haus immer zwei Matratzen zurecht. Dann legt er sie drauf zur Nacht und dann deckt er die beiden zu. Und eine steht immer wieder auf. Später ist die eine weggelaufen, die andere blieb bei ihm, sagt er. Wenn es kalt wurde, dann schlief sie in seinem Bett. Dokumentation über Überschall- und Stratosphärenflugzeug. Bitte vervollständigen Sie mit schriftlich. Das vergriffene Buch O.H. Kützinger. Todesstrahlen und Lakowsk. Radiation Cosmic. Radiation Cellule. Lumière. Garbage Strahlen. Une émission des corpuscules. Né James Clark. 1642. Elektromagnetik. Mao Zedong zu seiner Nichte. Lest ihr in der Schule Bibel? Und Sutren? Buddhistisch? Nein, was sollen wir sie auch lesen? Darauf Mao, es ist unnütz, übersetzen, ohne sie gelesen zu haben. Der Versuch, ihm einige Schrifttafeln abzukaufen, scheitert ebenso wie der Vorschlag, ihm jetzt Geld zu geben, um die Tafel nach seinem Tod zu erhalten. Auf alle Angebote hat er die gleiche stereotype Antwort. Lesen Sie sie genau, dann besitzen Sie sie auch. Butter haben Sie auch mitgebracht. So, so. Ich habe das alles in die Blechschachteln getan. Wegen der Tiere, die Schmarotzer. Moi, à 28 jours, mal 28 Tage. Fotografieren, das ist doch nicht, dass man auf einen Knopf drückt. Da muss man die Grundlagen der Physik kennen. Ich habe ein Buch über Physik, da steht alles drin, auch über Optik und Fotografie. Nur das Buch hat eine Maus angefressen, gerade da, wo ich nachschlagen wollte. A.S. zeigt kein Interesse für die mitgebrachten Fotos von seinem Wald. Er schiebt sie beiseite und schält weiter Maroni. Später tippt er auf das obere Bild, die Aufnahme einer Tafel, welche die Körpertemperatur der Schwangerschaft darstellt. Er sagt, haben Sie das auch verstanden, was Sie fotografiert haben? Diese Examiner haben immer etwas Verwirrendes, weil man nicht sicher ist, seine Logik zu erraten. Also, das ist so mit der Schwangerschaft, sagt er. Da wächst sowas im Eierstock, sagen wir mal, wie eine Warze. Und wenn die platzt, füllt sie in die Tube und die Körpertemperatur steigt. Das nennt man Follikelsprung. Und dann heißt es aufpassen. Einmal hatte ich eine Pariser Freundin, die war aus Mexiko. Und wir hatten auch Geschlechtsverkehr. Und was denken Sie? Ja, was denke ich? Einmal blieb die Tante weg. Na, dann sind wir in die Apotheke. Und da hat uns die Apothekerin so ein Mittel gegeben. Algos hieß das, so irgendwie. Dann kam aber Blut. Und wissen Sie, was ich darin gefunden habe? Er hebt seine Hand. So klein war das Ganze. Um mit Daumen und Zeigefinger ein Maß anzugeben. So klein und mitten im Blut. Nie wieder habe ich sowas gesehen. Paul et Semiramis. César et Cléopâtre. Murger, un vol scène de la vie de Bohème. Romeo. Er hätte auch Annoncen in die Zeitung gesetzt, um eine Frau zu finden. Einmal sehen die Anwohner ein junges Mädchen schreiend die Straße entlang rennen. In die entgegengesetzte Richtung vom Haus von Armand Schultes. Jupiter, Venus in Abständen von 0, 120, 60, 30 Graden kontrolliert an Glücksfällen. Nobel, Physik, Chemie 1956, William Shockley, Walter H. Breton, Bardi, Ford, Transistor, Chiral, Hinzel, Nikolai Semyonov, Reaction 1955, Fritz Zemike, Reisstand. Früher hatte ich ja alles ganz genau eingeteilt, alles nach Bereich. Hier Physik, da Kochen, da Parapsychologie. Heute dagegen, das ist ein Durcheinander. Die Bäume, die dehnen sich doch. Sie werden ja größer, oder? Dann platzt das alles ab. Der Draht und die Tafeln fallen runter. Zuerst habe ich sie wieder angemacht, aber dann war es immer mehr. Und dann habe ich sie alle hier in die Nähe vom Haus gebracht. Welche junge weibliche Person interessiert sich für Graphologie? Um stehen zur Verfügung 500 Faksimiles der Handschriften historischer Persönlichkeit. Die Hunnen, damals Hiungnu, mit negroidem Zug, belästigen 1300 vor China Reich Haiya. Eine Schutzmauer wird gebaut. 370 besiegen Alanen, dann Goten, 451. Attila in der Nachbarschaft von Paris. E. Back in seinem Buch Umweltsaar der Menschheit schildert den horngepanzerten, amphibienähnlichen Skorpionmenschen im Zeitalter, wo sie die Steinkohle damals. Der größte Vogel kann nicht fliegen. In jahrelanger Arbeit zusammengestellt, der Mensch als ein Triebbündel. Abbiegungen, Sublimation. Nacheinander behandelt die verschiedenen Sinne des Menschen. D. 19.06.62. Der Bundesrat beschließt den Beitritt der Schweiz zur Europäischen Organisation für Weltraumforschung. Professor Marcel Golle, Observatorium Genf. Eidgenössisches politisches Departement. Organ ausführlich. Die liebe Gabrielle D'Annunzio, Eleonora Duse. Zwei Halbwüchsige werfen Steine vor die halb geöffnete Eingangstüre des Hauses, um AS nach draußen zu locken. Als sie die großen Steine der Mauer abheben und schmeißen, haben sie ihr Ziel erreicht. Warum tun sie das? Fragt AS, ebenso ruhig wie freundlich. Als die Jungs laut zu lachen anfangen, stellt er seine Frage auf Französisch, dann auf Italienisch. Seine Stimme wird immer nervöser, bis er schreit: Welche Sprache sprecht ihr denn? Die beiden lachen und laufen fort. Aurecio von Ingeborg Lüscher und Peter Moritz Pixhaus. Mit Katja Bürkle, Franz Ruab und Ingeborg Lüscher. Ton und Technik Hans Scheck und Angelika Haller. Komposition Dirk Leyers. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Bayerischer Rundfunk 2010. Redaktion Katharina Agathos. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.